Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 19. Dezember 1788. Vor allen Dingen ein paar Worte über deine neuen Aussichten. Freilich hätte ich auch diesen Vorfall ein paar Jahre später gewünscht. Indessen kommt es darauf an, ob man dir jetzt eine beträchtliche Besoldung ausmacht, die dich wenigstens für einen Teil deiner Bedürfnisse sichert. Abhängig bist du doch auch jetzt vom Buchhändler, um Geld zu verdienen, und es fragt sich bloß, ob die neue Abhängigkeit beschwerlicher ist. Würdest du für ein paar Stunden Vorlesungen gut bezahlt, so bliebe dir vielleicht mehr Zeit zum Studium und zu besseren Arbeiten übrig als bei deiner jetzigen Lebensart. Was die Notwendigkeit einer Vorbereitung betrifft, so bist du, glaube ich, zu ängstlich. Du hast ein historisches Werk geliefert, das dich so gut als jeden anderen berechtigt, ohne Scheu aufs historische Katheder zu treten. Das Feld der Geschichte ist so weitläufig, dass man dir nicht zumuten kann, in allen Teilen derselben gleich bewandert zu sein. Blößen zu geben kannst du sehr gut vermeiden. Die Wahl des Inhalts deiner Disputation hängt von dir ab. Ein Examen kann nicht stattfinden, und sollte man es beim Magisterwerden erfordern, so müsstest du schlechterdings dich aufs große Pferd setzen und auf Dispensation dringen, umso mehr als du herzoglicher Rat bist. Deine ersten Vorlesungen kannst du auch aus den Fächern wählen, die dir am geläufigsten sind. Zu deiner eigenen Befriedigung, deucht mich, hast du vor allen Dingen den ganzen Umfang der Geschichte zu mustern und die Lücken aufzufinden, die du ausfüllen musst, um in keinem Teile ganz fremd zu sein. Hierzu würde dir in der alten Geschichte Becks neues Handbuch nützlich sein, das nach Adelungs Zeugnisse in Anführung der Quellen besonders zuverlässig ist. Neben diesem allgemeinen Studium würde ich dir ein besonderes Fach zu wählen anraten, wo du dich durch Fleiß und Kritik in Aufsuchung der Materialien und durch Genie und Kunsttalent in der Darstellung auszeichnen könntest. Wäre die Epoche der Reformation dazu nicht brauchbar? Ihre Bearbeitung ist noch nicht erschöpft und du selbst hast dich schon damit beschäftigt. In Ansehung des Aufwands bei der ersten Einrichtung ließen sich vielleicht Ersparnisse machen, wozu dir deine Bekanntschaften in Jena nützen könnten. Vielleicht könntest du anfangs ein möbliertes Logis und den Hörsaal eines anderen auf billige Bedingungen in gewissen Stunden abgetreten bekommen. Dies geschieht häufig in Leipzig. Mein Rat ist also, dass du dir in Ansehung der Besoldung so gute Bedingungen als möglich zu machen suchst, indem du besonders anführst, dass du deine jetzigen Geldarbeiten größtenteils liegen lassen müsstest, um deine Professorstelle mit Anstand zu begleiten. Was du zu deiner Vorbereitung zu tun hast, brauchst du niemand aufzubinden. Über einen Plan zu deiner Vorbereitung werde ich weiter nachdenken. Was mir jetzt einfällt, ist Folgendes. Um die Lücken auszufüllen, die du bei Durchgehung des Bäckchen oder eines anderen Handbuchs der Universalgeschichte finden würdest, wollte ich dir nicht raten, die Quellen unmittelbar aufzusuchen. Es gibt brauchbare Hilfsmittel, mit denen du zur allgemeinen Übersicht weit ausreichen kannst. Die Goswi- und Greysche Weltgeschichte ist hierzu besser als die große in Quart, doch ist besonders in der alten Geschichte Simsonii Chronikon noch besser zu gebrauchen. Auch Gillys Geschichte von Griechenland, Fergusons Geschichte der Römer, Meusels Geschichte von Frankreich in der großen Weltgeschichte von 4TO, Pütters deutsche Staatsverfassung würden vorzüglich außer Schmidt, Hume und Robertson zu lesen sein. Überhaupt bin ich in der Geschichte der Meinung, das detaillierte Studium mit dem, was uns am nächsten ist, anzufangen. Dass du meinen Aufsatz gleich in die Thalia nimmst, ist ganz nach meinem Sinne. Deinem Urteil sehe ich mit Verlangen entgegen. Mich freut's doch, dass Goethe sich so lebhaft für dich interessiert. Lebe wohl, M. und D. grüßen und nehmen viel Anteil an deiner Aussicht. K.